Kapitel 56. Warum ist Geben seliger als Nehmen? Da auf dem Geben ein größerer Segen liegt als auf dem Nehmen, möchte ich dich, wenn du ein gesegnetes Leben führen möchtest, sehr ermutigen, die Priorität in deinem Leben aufs Geben zu setzen und nicht aufs Empfangen auszurichten. Ich habe in diesem Buch schon verdeutlicht, dass Gott es liebt, seine Kinder zu segnen und ihnen Gelingen zu schenken. Schauen wir uns drei Gründe an, die das veranschaulichen. Erster, es spiegelt das Herz Gottes wider. Jeder Christ kennt Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gottes Liebe drückt sich im Geben aus und nicht nur durch nette Worte, die er für seine Kinder hat. Weil Gott großzügig ist, sollten auch wir in der gleichen Herzenshaltung leben, die er uns gegenüber gezeigt hat. Wir sind seine Kinder und tragen seine geistliche DNA. Zweiter, es drückt deinen Glauben aus. Meine Frau liebt es, Gäste zu haben. Ob wir in Österreich oder Amerika lebten, unser Haus war immer voller Leute. Sie wohnten oft sehr lange bei uns. Debbie liebt es, großzügig zu sein und sie zu verwöhnen. Wenn Leute zu uns ins Haus kommen und länger bei uns bleiben, zeige ich ihnen normalerweise, wo was zu finden ist und sage, wenn es etwas gibt, was ich habe und du brauchst es, dann nimm es einfach. Du brauchst nicht zu fragen. Wenn du das Auto brauchst, hier ist der Schlüssel. Wenn ich ein Möbelstück habe, was du brauchst, dann nimm es. Wenn du etwas Geld brauchst, dann zeige ich dir, wo ich es aufbewahre und du kannst dir dann selber etwas nehmen. Das Einzige, was du nicht haben kannst, ist meine Frau. Die Leute sind meistens sehr erstaunt, wenn nicht gar schockiert über unsere Einstellung bezüglich des Gebens. Wenn wir geben, drückt das in zweifacher Weise unseren Glauben aus. Erstens, dass wir glauben, dass die Bibel wahr ist, wenn Jesus sagt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Zweitens, dass wir glauben, dass Gott unser Versorger ist und Wohlstand und Segen von ihm kommen. Du kannst Gott im Geben nie übertrumpfen. Dritter, es offenbart dein Herz. Hängst du an materiellen Dingen? Haben sie einen Raum in deinem Herzen oder sind sie einfach nur Teil deines Lebens? Was wirklich in deinem Herzen ist, wird sich in deinem Geben oder Nicht-Geben widerspiegeln. Eines Sonntags ging ich in die Gemeinde und hatte Geld im Gegenwert von ungefähr 95 Euro dabei. Während der Versammlung sprach der Herr zu meinem Herzen, ich solle das Geld einem bestimmten Bruder aus dieser Gemeinde geben. Dieser Bruder hatte sein Geschäft verkauft und ein Heim für Teenager mit Problemen eröffnet. Seine Frau und er hatten kein Einkommen. Zu der Zeit lebten ungefähr 15 Teenager bei ihnen. Normalerweise stelle ich keine Bedingungen, wenn ich etwas gebe. Aber diesmal spürte ich, der Herr wollte, dass ich eine Bedingung stellte. Ich ging zu dem Bruder hin, gab ihm das Geld und sagte, ich möchte kein Dankeschön. Aber es gibt eine Bedingung. Du musst das Geld wie folgt verwenden: Du nimmst das gesamte Geld, lädst deine Frau in ein sehr gutes Restaurant ein und gibst alles für ein Festessen aus. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Der Mann drückte mich ganz fest und weinte. Dann erzählte er mir, wir haben kein Geld. Und gerade letzte Nacht sagte meine Frau zu mir, es ist schon Jahre her, dass du mich zu einem schönen Essen eingeladen hast. Ich würde mir so wünschen, dass wir mal wieder in ein edles Restaurant gehen können, um was Leckeres zu essen. Eigentlich fühlte ich mich als der am meisten Gesegnete in dem Ganzen. Geben ist wirklich ein größerer Segen als Nehmen.